ist es notwendig, den Willen Gottes zu erfüllen. Es ist ebenso notwendig, den Willen Gottes zu erfüllen, wie es notwendig ist, das ewige Heil zu erreichen. Beides geht. Kann man nicht voneinander trennen. Das eine geht nicht ohne das andere. Weil Jesus Christus gesagt hat, dass nur in das Himmelreich eingehen wird, wer den Willen seines Vaters tut. Ganz eindeutig. Nichts dann herum zu rütteln oder zu deuten. Das ist ein das Problem von den neuzeitlichen Menschen. Wir auch in der Kirche hat sich das ausgebreitet. Schon vor dem Zweiten Vatikan und dieser Humanismus. Der Humanismus der Renaissance und dann immer weitergehend, dass man eben die irdischen Dinge für selbstständig erklärt, dass er es selbstständig anzieht, wo der liebe Gott praktisch nichts mitzureden hat, und wo man, wie man heute sieht, völligen Kahlschlag praktiziert hat, der liebe Gott nichts mehr verloren hat im Leben der Menschen, der Gesellschaft und so weiter. Jetzt haben wir die Bescherungen, Bischöfe. Die angeblichen katholischen Bischöfe machen die Kirchen zu, schneller als der Staat verlangt. Vorauseilenden Gehorsam. Was ja keine Bischöfe sind, wenn es einen Beweis gebraucht hätte, dass keine Hirten sind, also Mittlinge, dann hätte man da aber gut. Deswegen wachen die meisten trotzdem nicht auf. Ein paar schon. Pater McKenna von Amerika hat gesagt, dass sogar Modernisten jetzt zu ihnen in die Messe kommen, dass sie überhaupt nicht mehr auskennen. Und die Kirchen zu sind. Die haben es nicht zugemacht, weil nicht vorgeschrieben worden ist, aber die Modernisten haben ihre Kirchen schon dicht gemacht, bevor der Trump jetzt heute früh aufgewacht ist und sagt, jetzt muss er auch miteinander nachziehen. Naja. Alle die gleichen Deppen. Nichts machen. Von irgendeinem Virus sind sie schon befallen, aber wahrscheinlich nicht von dem sie Angst haben jetzt. Naja. So ist es halt. Der Sold der Sünde ist der Tod, schreibt der heilige Paulus an die Römer. Geistige Tod, der offensichtlich schon bei vielen eingetreten ist. Jetzt verfallen sie dahin und vermodern in ihren eigenen vier Wänden.